Krimi. Am Abend ein Krimi. Im Bett eingeschlafen. Der Mörder auf der Flucht. Wurde er gefasst? Ich weiß es nicht. Oh. Der verschwand in den dunklen Straßen meiner Träume.